Wie unterhielten sich weit entfernte Menschen ohne Handy? Wenn du heute mit jemandem sprechen möchtest, dann ist das kein Problem. Auch nicht, wenn die Person weit weg ist. Du nimmst einfach ein Handy oder setzt dich an einen Computer. Aber wie hat man früher telefoniert? Die alten Griechen stellten Männer mit Fackeln auf hohe Berge. Sie machten damit Zeichen, die sie für die wichtigsten Dinge vereinbart hatten, zum Beispiel für Hilfe oder alles in Ordnung. Man konnte die Zeichen aber nur im Dunkeln sehen. Deshalb machten die indigenen Völker Amerikas ihre Zeichen aus Rauch. Sie verbrannten nasses Gras über einem Feuer. So entstand viel Qualm. Darüber wurde dann eine Decke auf und ab bewegt. So entstanden kleine Wölkchen. Aber auch mit diesen Zeichen konnte man nur wenig sagen. Die Menschen in Frankreich dachten sich viel später daher ein Gerät für einzelne Buchstaben aus. Es hieß Zeigertelegraph. Für jeden Buchstaben hatten sie ein bestimmtes Zeichen. Mit Fernrohren konnte man die Nachricht dann lesen. Später hat Samuel Morse die Morsezeichen erfunden. Das machte vieles einfacher. Man konnte sich jetzt auch über lange Strecken verständigen. Im Jahr 1837 schickte er als erster eine Nachricht über ein langes Kabel zu einem anderen Ort. Das machte er mit bestimmten Signalen. Sie bestanden aus nur einem Ton. Man kann daher nur einen kurzen und einen langen Ton unterscheiden. Deshalb braucht ein Buchstabe viele Töne. Schreibt man sie auf, macht man Punkte für die kurzen Signale. Für die langen Signale macht man Striche. Damit man sagen kann, dass ein Buchstabe oder Wort zu Ende ist, braucht man Pausen. Sonst kann man sie nicht trennen. Eine solche Folge von Buchstaben ist das SOS. Das ist ein Notruf. Ihn kennt fast jeder. Er hat drei kurze Signale für das S, dann folgen drei lange, danach wieder drei kurze Signale. Heute nutzen wir Funkwellen. Sie brauchen keinen Draht mehr. Sie schicken die Signale durch die Luft.